Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 762 Alternativen für alles. Ja, Alternativen gibt es für alles. Gibt es für Android, für bestimmte Apps, für einzelne Geräte, natürlich, klar. Und heute haben wir einige Alternativen mal. Zum Beispiel, was noch von letzter Woche übrigens übernommen wurde, ja, habe ich ja gesagt, mache ich noch, der Kampf der Ultras. Ja, nix da, also kein Kopfkino jetzt, ja, sondern Samsung Galaxy S25 Ultra. Da gibt's auch eine Alternative. Das Nubia Z70 Ultra. Ich meine, irgendwie ist ja alles Ultra, ne? Okay. Aber es ist eine interessante Alternative dazu, möglicherweise sogar die bessere Alternative. Fantroid hat das Ganze mal hier beleuchtet und hat einiges gegenübergestellt. Und ich muss schon sagen, das hat was für sich. Und ich denke, hier haben wir eine gute Alternative für das S25 Ultra, das ja mit schwacher RAM-Ausstattung in der Preisklasse nicht gerade gut wegkommt. Aber ansonsten von den technischen Daten her doch okay ist. Also da wollen wir jetzt kleinreden. Also es ist schon ein Top-Handy, ja, auf jeden Fall. Nur für den Preis, da gibt es dann auch Besseres. Ja, gleich vorneweg die Geschmacksfrage, ja, Design. Also ich würde mal persönlich sagen, das kann man nur persönlich beantworten. Das Z70 Ultra von Nubia ist das deutlich schönere Gerät. Vielleicht auch deswegen, weil es eben nicht so langweilig ist wie das Galaxy Design. Aber das sieht ja jeder selbst. Vielleicht ist genau das langweilige Design dann das, was jemand eher besser gefällt. Okay, Display ist der Gewinner knapp das Samsung Galaxy S25 Ultra, weil hier die Pixel pro Zoll doch etwas höher ist, 431 ppi mit AMOLED-Screen für das Z70 Ultra und für das S25 Ultra 498, also bessere Auflösung. Die Größenunterschied 6,9 beim Samsung, 6,85 beim Nubia macht also nicht viel aus, ja, aber die bessere Auflösung hat das Samsung. Ob man das erkennen kann, das setze ich immer ein großes Fragezeichen hinten dran, aber zumindest muss es erwähnt werden und fairerweise ist da dann eben das bessere Gerät das S25. So, beide Geräte haben den Snapdragon 8 Elite Prozessor und sind damit ziemlich auf Augenhöhe. Die schenken sich da nicht viel. Ehrlich gesagt, Benchmarks von beiden habe ich jetzt also im Vergleich jetzt noch nicht gesehen. Ja, kann durchaus sein, dass es ein oder andere schneller ist. Ich würde, aber wie gesagt, ich habe keine gesehen, aber ich würde darauf tippen, dass das Nubia schneller ist, weil die Software von den Samsung-Geräten immer und immer wieder den Prozessor richtig ausbremst und auch für Hitzeprobleme sorgt, relativ früh, und das eben bei diesen Nubia-Geräten so nicht der Fall ist. Aber eben aktuell da nicht zu sehen, weiß ich nicht. Ansonsten, Performance wird auch bestimmt durch das RAM. 12 GB RAM als Maximalausstattung bei auch der größten Version vom S25 Ultra. Hier ist ganz klar das Nubia im Vorteil. Da ist 12 GB die kleinste Version und es gibt Versionen bis zu 24 GB Hauptspeicher. Ja. UFS 4.0 sind bei beiden vorhanden, aber hier ist ein deutlicher Vorteil für das Nubia. Mehr Speicher heißt flüssigere Apps, mehr Apps im Hintergrund für Leute, die viel Apps nutzen und auch für Spiele deutlicher Geschwindigkeitszuwachs. Ja, Jo, dann haben wir die Kameras. Da wird's ziemlich haarig. Das Samsung Galaxy S25 Ultra 200 Megapixel Kamera als Maximum. Das ist weit entfernt von dem, was Nubia Z70 Ultra bietet, nämlich maximal eine 64 Megapixel Periskop Telefotolinse mit 3,3-fach optischem Zoom. Die Ultraweitwinkelkamera sind 50 Megapixel, genauso wie die Hauptkamera ebenfalls 50 Megapixel. Der Samsung Galaxy S25 bietet vier Kameras, wie gesagt 200 Megapixel die normale Kamera, 50 Megapixel Periskop Telefotolinse, fünffach optischen Zoom, 10 Megapixel Telefoto Linse, dreifach optischen Zoom. Die kann man allerdings also vergessen. Ja, keine Ahnung, was das soll. Aber okay, 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, da sind die also ziemlich gleich. Es ist vielleicht noch zu erwähnen, dass dass die Ultraweitwinkelkamera beim Z70 Ultra eine optische Image-Stabilisierung hat. Also man sieht, es ist schon schwierig. Man müsste jetzt hier sagen, ja, ganz klarer Gewinner des S25 Ultra, mehr Megapixel. Aber so einfach ist es nun mal nicht. Da muss man aufpassen auf die entsprechenden Tests in Zukunft im Vergleich, die Bilder. Hoffentlich kommt da demnächst was. Aus Erfahrung kann ich sagen, bei der letzten Generation von der Nubia Z-Reihe hat das Gerät, die Ultra-Version im Vergleich zum Samsung Ultra, haushoch gewonnen und hat so in etwa die gleiche Konfiguration im Verhältnis gehabt wie eben das Samsung. Das kommt eben daher, weil Megapixel eigentlich nicht viel bedeutet. Ich sehe das auch hier bei meinem Sony-Gerät. Sie haben 12-Megapixel-Kameras. Da denkt man, oh Gott, 12 Megapixel, das ist ja voll schlecht. Leute, die Fotos, die da rauskommen, sind richtig genial. Richtig genial. Also es ist eines der besten Kamerahandys, die es auf dem Markt gibt. Und von daher, die Erfahrung habe ich auch schon gehabt. Ich habe hier auch noch ein 108-Megapixel-Smartphone liegen. Die Bilder sind so schlecht, da möchte ich mal fast weinen, wenn man die sieht. Also Megapixel hat überhaupt nichts zu sagen und deswegen muss es da zuerst einen Test geben. Aber die Nubia-Reihe hat schon mal in der vorherigen Version S24 gegen die Nubia-Reihe haushoch gewonnen, was die Kameras anbetrifft. Ja, es ist so ein kleiner Geheimtipp, dieses Nubia und Bilder. Ja, also das ist schon beachtlich, könnte man als gar nicht meinen. Woran das liegt, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Aber ich meine, die Verarbeitungssoftware ist bei den Samsung-Geräten eigentlich ganz gut, aber trotzdem, vielleicht sind es die Linsen, die verwendet werden. Ja, schließlich kommen hier auch wieder sehr hochwertige Linsen zum Einsatz beim Nubia und mal sehen, wie das dann eben abschneidet. Also hier lasse ich es mal offen, ja, weil von den technischen Daten her müsste das Samsung gewinnen, aber erfahrungsgemäß die vorherige Generation war es genau umgekehrt. Deswegen lasse ich das mal offen, solange es noch keine Tests da gibt. Aber jetzt kommen wir mal zu den Akkus und zu den Ladefähigkeiten von beiden. Also beim S25 Ultra ist ein 5000 mAh Akku mit drin, mit 45 Watt Wired Charging und 15 Watt Wireless. 5000 mAh Akku für ein Samsung, das ist schon recht gering, ja, weil wir alle wissen, Samsung zieht Saft und das ist beim S25 Ultra eben auch nicht anders. Deswegen sagt auch hier Fandroid, das ist das kleinste Minimum, das man von Geräten heutzutage erwartet, 5000 mAh Akku mit so einer riesen Bildschirmgröße, ja, 6,9 Zoll, also sehr echt irre. Und hier hat das Z70 Ultra wieder einen Vorteil, 6150 mAh Akku bei gleichzeitig stromsparendem Handy, ja, 80 Watt Wired Charging, aber das ist noch ein Nachteil, kein Wireless Charging. Ja, aber trotzdem ganz klar hier der Vorteil, mit deutlich mehr Kapazität vom Akku, deutlich schnelleren Ladezeiten, wenn man es an USB anschließt, und also fast das Doppelte an Ladegeschwindigkeit irre, und gleichzeitig eben auch weniger Stromverbrauch vom Handy. Das heißt, man kann sagen, dass man mindestens 1,5 bis 2 Mal länger unterwegs sein kann, ohne zu laden, mit dem Nubia als mit dem S25 Ultra. So, den Punkt Software und Features, ehrlich gesagt, den schenke ich mir jetzt. Das ist eine Sache, die ist eben immer in Arbeit. Ja, da hoffe ich, dass es bei Nubia viele Besserungen gibt im Laufe der Zeit. Aber wir kommen zum Thema Updates. Das ist hier nicht bei Fantroid bewertet, finde ich aber sehr, sehr wichtig, gerade wenn man jetzt hier bei Software und Features guckt, denn da unten steht es ja. Also ich muss sagen, ganz klar, 7 Jahre OS-Updates und Security-Updates für das Samsung, das ist natürlich deutlich besser als Nubia. Immerhin bieten die 3 Jahre Updates, wobei nicht klar ist, ob da auch 3 Jahre OS-Updates mit gemeint sind. Und da muss ich sagen, da gibt es dann ein großer Pluspunkt für Samsung. Aber ich werde im Laufe der Sendung auch noch euch, oder am Ende der Sendung auch noch mal dazu was sagen mit den Updates. Da wurde nämlich auf Android Central ein interessanter Post gemacht, so dass man das mit diesen 7 Jahren Updates vielleicht doch wieder ein bisschen relativieren kann, ja, und sagen kann, okay, also 3 Jahre im Vergleich dazu ist deutlich schlechter, aber auch nicht so massiv schlecht, weil wahrscheinlich niemand die 7 Jahre Updates hier nutzen wird, zumindest wenn man die Handys auch tatsächlich benutzt, und wer die nicht richtig benutzt, der braucht kein S25 Ultra, da würde er auch mit dem S25 ohne Ultra eben gut zurechtkommen, weil das sind dann doch die User, die dann eben weniger Leistung brauchen von ihren Geräten. Aber wie gesagt, dazu komme ich später nochmal genauer. Preis, absolut King of the Ring ist Nubia Z70 Ultra, denn das Ding startet für, Dollarpreis habe ich jetzt vorliegend, $749. Und das ist die Version mit 12 GB RAM und 256 GB Storage. Dieselbe Ausstattung, 12 GB RAM, 256 GB Storage, die gibt es beim S25 Ultra ab $1,299. Also ein Preisunterschied von $550. Da kriegt man fast nochmal eins dafür. Es ist unfassbar. Ja, irre sowas. Und das reißt natürlich alles wieder total aus der Fasson, wenn man da zum Beispiel sieht, 7 Jahre Update bei dem Preis, bei dem anderen gibt es 3 Jahre Updates zu dem Preis, dann muss man sagen, okay, wo ist da die Relation? Ich habe dann ein uraltes Gerät und habe dafür so viel bezahlt, kann ich mir in der Zeit nochmal ein Nubia holen, ein neues Nubia, ja? Also der einzige Grund, was da vielleicht eine Rolle spielt, ist dann die Nachhaltigkeit, ne? Dass man eben weniger Elektroschrott produziert. Also schlecht ist es nicht, aber auf jeden Fall, der Preisunterschied ist massiv. Ganz einfach vom Anschaffungspunkt her gesehen ist das schon irre, sowas. Also das sieht man, die Dinger sind unterschiedlich. Und dann der absolute Frust, man kann zwar mehr Storage holen bei den Samsung Galaxy S25, aber der Speicher bleibt in unseren Breiten bei 12 GB. Auch bei der ultra teuren Version, was weiß ich, was die kostet, glaube ich, $1,899 oder sowas kostet die. Total verrückt, ja. Und trotzdem ist das dann eben nur mit 12 GB RAM ausgestattet. Während eben das Nubia bis zu 24 GB ausgestattet werden kann. Und dann aber trotzdem noch viel billiger ist als eben das Samsung-Modell. Unfassbar. Ja, also das ist Fazit dann, das Sieger eindeutig, das Nubia Z70 Ultra. Ich sag zwar eindeutig, aber ein paar Sachen muss man eben hier berücksichtigen. Das ist zum Beispiel eben das mit dem Software-Update. Wer darauf schielt, der ist mit dem S25 Ultra besser beraten. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, und da ist das Z70 Ultra übrigens nicht das einzige Telefon. Es gibt für viel weniger Geld, als das S25 kostet, das S25 Ultra, viel bessere Smartphones. Bam. Take that. Jo, und weil wir schon beim Nubia Z70 Ultra gerade sind, Nubia hat, wie auch andere, da komme ich auch noch später zu, angekündigt, dass DeepSeek auf dem Gerät läuft, also nicht nur jetzt mit einer Verbindung, mit einer Cloud-Verbindung, sondern on-device wird DeepSeek laufen können auf dem Z70 Ultra. So sagt zumindest hier der Nifei von der Firma und stellt es auch in Aussicht. Und ehrlich gesagt, ich habe da auch keine Bedenken, dass es auch tatsächlich dann funktionieren wird. Wir werden sehen. Lange wird es nicht mehr dauern. Xiaomi hat auch schon was angekündigt. Wie gesagt, dazu gleich noch später mehr. So, Google hat jetzt die Ankündigung rausgehauen für die Google I.O. Ja, ja. Da warten jetzt die Leute gespannt drauf natürlich, weil auch hier ein neuer Rhythmus für die Android-Versionen auftauchen wird. Also Android 16 wird erwartet, dass es bei der Google I.O. eben vorgestellt wird, möglicherweise sogar schon kurz vor der Verteilung ist. Ja. Der Tag ist der 20. Mai, ja, wo das stattfindet. Und wie gesagt, es ist eigentlich ziemlich sicher, dass da Android 16 nicht nur vorgestellt wird, sondern dass es unmittelbar danach, spätestens dann im Juni, herunterzuladen ist, beziehungsweise eben, dass das Update verteilt wird. Denn Google hat ja angekündigt gehabt, dass sie jetzt andere Zeitfenster machen erstmal, ob das so bleiben wird. Darüber wird noch reichlich spekuliert. Es wäre schon ziemlich heftig, wenn immer zwei Versionen pro Jahr kämen. Ja. Ich weiß nicht genau, was da ehrlich gesagt der Sinn sein sollte. Zwei volle neue Versionen, also die so zu nennen. Aber Google wird sich da schon dabei was gedacht haben. Vielleicht wird es auch nur auch bei Android 16 und 17 so sein, denn die nächste Version soll ja auch dann schon wieder kommen, nämlich zu der Zeit, wo der normale Rhythmus stattgefunden hätte. Also gegen Ende des Jahres soll dann schon wieder neues Android kommen. Wir werden also gespannt sein, was hier auch vielleicht darüber gesagt wird. Und natürlich noch viele andere Sachen. Viele gucken auch die Hardware, die eventuell dort mal wieder so nebenbei präsentiert wird, ja. Aber ehrlich gesagt, da würde ich mir nicht so viele Hoffnungen machen momentan, dass dort irgendwas Weltbewegendes passiert, hardwaremäßig, sondern diese I.O. wird sich um ein Thema drehen. AI. Schon wieder. Genau. Das ist das Hauptthema. Und es gibt auch Anlass genug, das zum Hauptthema zu nehmen. So viel ist passiert in dem Bereich von der letzten Google I.O. bis jetzt. Und der 20. Mai ist ja noch nicht mal da. Ja. Da wird auch noch mal was passieren in der Zeit mit AI-Funktionen. Das ist sehr interessant. Und deswegen denke ich, wird hier keine Überraschung geben. Das Hauptthema wird eben Artificial Intelligence sein. Ich weiß nicht genau, was ich dann dazu sage. Also mir wird es wahrscheinlich langweilig werden, ja, aber ich guck mal, vielleicht gibt es Überraschungen. Manchmal ist auch Google noch für Überraschungen gut, ja. Und immerhin haben wir dann auch noch das Android-Thema, wann Android dann eben jetzt rauskommt und warum oder wie der Verteilungsrhythmus jetzt ist. Und das ist doch auch spannend. Hoffen wir, dass bei Android 16 ein paar Sachen, sagen wir mal, mehr in den Fokus rücken, die anders sind als bei Android 15. Also der Sprung von Android 14 zu Android 15, also wenn man mir das nicht gesagt hätte, hätte ich das nicht gemerkt. Ja. Das ist unglaublich. Apple TV ist jetzt seit gestern, glaube ich, auf Android verfügbar im Play Store. Könnt ihr also Apple TV Plus App herunterladen für Android Telefone und Tablets. Ehrlich gesagt, mich hat es extrem gewundert, dass es so lange gedauert hat und dass es nicht verfügbar war bisher. Gibt es doch auf Google TV, und das ist nichts anderes als Android, die Apple TV App schon geraume Zeit. Ja, also definitiv. Und das hat mich wirklich erstaunt, was da das Problem ist da. Vielleicht wurde das auch nur anders vermarktet. Bei meinem Sony TV-Gerät kann ich Apple TV schon Ewigkeiten installieren und nutzen. Ja, keine Ahnung, was das war. Aber auf jeden Fall, jetzt ist offiziell die App auch im Store für Android-Telefone und Tablets vorhanden. Wer also da gucken will, es gibt einige exklusive Serien. Die beste davon wurde nur eine Staffel gedreht. Es war Amazing Stories von Steven Spielberg. Die Fortsetzung von der unglaublich erfolgreichen Serie Amazing Stories aus den, ich glaube, 80ern. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich weiß auch, warum das so war, denn die Stories waren vielleicht doch etwas unter dem Niveau, was man erwartet hatte an Spannung, an Handlung. Ja, die waren recht flach, muss ich sagen. Ich weiß nicht, was das war, aber ich kann schon verstehen, dass hier nach einer Staffel dann Schluss war, wobei ich es trotzdem sehr, sehr schade finde. Also gibt noch viele andere Exklusivserien auf Apple TV und jetzt kann man das auch mit Android und Android-Tablets ansehen. Letzte Woche war ja App der Woche eine Screenshot-App. Ich habe mir schon gedacht, dass das eventuell für Missverständnisse sorgen kann oder Verwunderung, denn die App ist wirklich ein bisschen nervig am Anfang mit dem Abschluss eines Abos oder ähnliches, ja. Ich meine, das ist eine Screenshot-App, da ist es schon ziemlich dreist, so diese Art, aber die App war halt doch ziemlich gut, muss ich sagen, und von daher war sie eben trotzdem App der Woche geworden. Die Problematik ist, ich habe es ja schon in der letzten Sendung erwähnt, das ist eigentlich kein so großes Ding. Also wenn man hier dieses X findet, ja, rechts oben auf dem Screen, einfach draufdrücken, dann geht das Bild zu und man kann die Version kostenlos testen, ohne Angabe von der Kreditkarte oder ähnliches. Und das sollte man auch nicht machen, erstmal, wenn man es testen will, denn da schließt man automatisch ein Abo ab mit 3 Tage Testzeit. Und dann wird es automatisch, geht es dann in ein Bezahlabo über. Also das ist natürlich schlecht. Ja. Entsprechend wurde das auch natürlich hier moniert. Jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich das jetzt hier finde. Ja, die Mastodon-Community ist auch, was die Suchfunktion anbetrifft, nicht ganz so optimal. Ne? Mastodon muss da noch ein bisschen was arbeiten dran. Ne? Ja, der Nachtzug hat hier geschrieben, beim Start kamen direkt mehrere Fehlermeldungen, ich schätze wegen Filter in Blockade, dann Fenster schließen und bei der Aufforderung zum Kauf zu landen. Den Demo-Modus habe ich dann erst gar nicht ausprobiert, was vermutlich klug war, denn wenn ich dich richtig verstanden habe, hätte sich der Test in ein Abo gewandelt. Aber zu dem Zeitpunkt der Erklärung hatte ich die App schon wieder deinstalliert. Das taugt mir nicht. wenn ich bei jeder Nutzung erst Blockader deaktivieren muss. Also Blockader ist mir unbekannt gewesen, ja, habe ich geguckt, was ist das? Okay, mache ich mit dem AdGuard DNS-Filter, ja. Da habe ich so Probleme normalerweise nicht, aber definitiv ganz klar, wenn man den falschen Demo-Modus auswählt, also 3 Tage Test, ne, dann wird es aber umgewandelt, einfach den Screen oben wegklicken, ne, und dann geht's. Aber ich habe auch gesagt, ich gucke mich nach Alternativen um. Ja, der Nachtzug hat auch was gepostet als Alternative. Moment, warte, jetzt muss ich nochmal, ich habe es schon wieder zugemacht, ich bin zu schnell. was war es das nochmal? Was war das nochmal? Heieiei, gibt es denn sowas? Ich glaube, das war das Thread hier. Oh Mann, ist das langsam. Meine Güte. Also manchmal hat echt hier das ist wieder ein paar Probleme hier. Okay, tut mir leid, ich kann den Post jetzt gar nicht finden, hier, wie es aussieht. Ich sag ja, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ah, hier Instamox, genau, Instamox. Auch schöner Screenshot hier, was da gemacht wurde vom Nachtzug, nicht schlecht. Aber ich habe noch was anderes, ein alter Bekannter, ich habe das schon angekündigt in der Community. Fotostudio Pro, das hat auch gute Funktionen, um so Screenshots relativ schnell und einfach zu präparieren. Das geht einfacher, als man denkt, ja, wenn man einen Screenshot macht mit dem Smartphone ganz normal, dann kann man ja hier diesen Share-Button auswählen, also hier dieses komische Share-Zeichen da, ja, und dort kann man dann einfach Fotostudio Pro auswählen, dann wird automatisch das Bild in Fotostudio Pro übernommen und dann geht's rund, super einfach, Rahmen drum machen, 3D-Effekte, Smart-Effekte auch, ja, und eben auch so Picture-in-Picture-Effekte. Das ist besonders gut geeignet für sowas, wenn man zum Beispiel dann ein Smartphone, ein Bild vom Smartphone nimmt und dort dann wird automatisch der Screenshot quasi reingemacht in das Smartphone. Richtig toll. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und wirklich, also noch so viele Möglichkeiten, dass einem die Spucke wegbleibt. Fotostudio Pro kann fast alles, aber es kann eben auch ganz schnell, unproblematisch mit ein paar Klicks ein Screenshot aufwerten, so dass es vernünftig aussieht. Und man kann, wenn man will, dann noch weitere Effekte eben verwenden. Und das macht es natürlich optimal. Das Problem ist nämlich bei solchen umfangreichen Apps, meistens ist alles sehr, sehr kompliziert und nichts geht mehr schnell, weil eben so viel möglich ist. Aber hiermit geht es trotzdem noch schnell, weil man eben sich konzentrieren kann auf bestimmte Sachen und dann macht es zack, zack, zack und fertig ist der Screenshot, verschickt und alles ist gut. Nicht schlecht also, aber was mir aufgefallen ist, Fotostudio Pro, das habe ich damals gekauft, Pro-Version, ich glaube, ich weiß nicht, 5,99 oder 9,99, aber teurer war es auf keinen Fall, schon wäre mir das noch im Gedächtnis geblieben. Die Pro-Version und jetzt muss ich sagen, wow, das hat mich fast umgehauen. Fotostudio Pro kostet jetzt 59,99 Euro. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, denn bis zum heutigen Tag kriege ich alle Pro-Funktionen nachgeliefert immer. Ja. Das hat mich schon ein bisschen verwundert. Es gibt auch eine kostenlose Version davon, die soll aber sehr, sehr werbelastig sein. Einfach mal ausprobieren. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Wenn ihr ein Play Pass Abo habt, und das ist ja wirklich nicht teuer, dann könnt ihr diese Fotostudio Pro App tatsächlich kostenlos nutzen. Ja, also das ist dann quasi bei dem Play Pass Abo mit dabei. Nicht schlecht. So spart man sich dann die 59,99. Dafür kann man, doch 2 Jahre kann man dafür das Play Pass Abo nehmen. Also es ist nicht schlecht. Nun ja, also ich muss sagen, der Preis hat mich ein bisschen schockiert, aber die App ist natürlich wirklich sehr, sehr gut. Ob ich sie mir jetzt für 60 Euro kaufen würde, ich wahrscheinlich nicht, weil ich einfach zu geizig bin. Ist sie das wert? Ja, ist sie wert. Aber wie gesagt, ich würde mir dann das Play-Abo holen, Play-Pass-Abo und das wäre okay dann. So, also Fotostudio Pro, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr so bei diesen Screenshots-Bearbeitungen hier hängen geblieben seid. So, kurze Information, ist es noch nicht viel draußen, aber ich wollte es trotzdem schon mal erwähnt haben, das Oppo Find N5, das ist so ein Foldable Phone wieder, ja, und das wird demnächst auch angekündigt werden, ja, jetzt gibt es schon ein paar, also wann sollte das sein? Ich glaube, das müsste morgen sein, ja, genau, ich glaube, morgen müsste das passieren, wenn ich das richtig weiß. Meine schon, ja. Und das wird eine sehr interessante Geschichte sein, denke ich mal. Es wird zwar erwartet, dass es günstig ist mit 8,12 Zoll Display übrigens, wenn man es eben ausklappt. Ein bisschen knapp bemessen. Ich meine, wenn man mal bedenkt, dass so das S25 Ultra eben so ein 6,8 Zoll hat und das hier ausgeklappt 8,12 Zoll, naja, viel Unterschied ist es jetzt auch nicht mehr so. Also, versteht ihr? Es ist kein Tablet. Es ist kein normales Smartphone. Ich weiß dann halt auch nicht, wie ich das dann einordnen soll. Aber auf jeden Fall dürfte das ein günstigeres Foldable Phone werden von Oppo hier. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie günstig. Allgemein sind ja diese Foldable Phones ziemlich teuer. Ja, das hier soll besonders dünn sein, was wiederum für teurere Preise spricht. Auch mit einer Titan, wie sagt man dazu, Hinge, dieser Klappmechanismus, ja, aus Titan, auch okay. Was aber wiederum auf günstiger Hinweis ist, dass hier in diesem Gerät die 7-Core-Variante vom Snapdragon 8 Elite verbaut wird. Also das, was ich euch gesagt habe, die kastrierte Version. Nicht der richtige Snapdragon 8 Elite. Ja? Und das deutet ja eher wiederum darauf hin, dass es günstiger sein könnte. Nun, okay, am 20., also morgen, wissen wir mehr. Was schon bekannt ist, 5600 mAh Akku. Erstaunlich wenig, aber bei der Dünne, muss ich sagen, habe ich es auch nicht anders erwartet. Ja. 50 Megapixel Triple-Kamera-Setup, 120 Hertz Refresh-Rate auf dem Bildschirm. Ja. Und ja, also der Anschluss, das eine Teil, also ich meine, wenn es aufgeklappt ist, dann habt ihr ja nur das Gehäuse, so wie es ist. Ja. Und 4,2 mm, das ist kaum dicker als der USB-C-Port, der da eingebaut ist. Also dünner geht es einfach nicht mehr. Fertig. Das ist Ende der Fadenstange. Alleine wegen dem Anschluss geht es nicht. Ja? Ha, irre. Und das heißt, da sind einige Leute sehr drauf gespannt. Bei mir ist die Begeisterung immer da sehr gering, weil ich weiß, dass das Display wieder mit dem Fingernagel kaputt gemacht werden kann. Aber mal sehen, was der Preis sagt, ob das dann hier vielleicht das Ganze sogar rechtfertigt. So, Xiaomi Pad 7 und Pad 7 Pro, das sind jetzt die Europapreise geleakt worden, kurz vor dem Start, vor dem Verkauf von dem Xpad 7 Pro. Und damit steht natürlich auch fest, das Xpad 7 und das Xpad 7 Pro kommt nach Europa. Wie gesagt, unmittelbar vor dem Launch ist es jetzt. Und da darf man eben auch gespannt sein drauf. Die Preise liegen bei, also Start für das Xiaomi Pad 7 für 429 Euro für die 8 GB Version und 128 GB Storage. Wer ein bisschen mehr Storage haben will, aber auch 8 GB, der kann 40 Euro drauflegen und da bekommt dann eben für 469 Euro 256 GB Speicher. Das ist absolut zu empfehlen. Das Pad 7 Pro, das startet mit 8 GB, 256 GB Storage und es gibt eine Version mit 12 GB RAM und 512 GB Storage. Ja, letztere kostet 629 Euro und ist damit ein richtiges Preisschnäppchen. Die erste Version, die kleinere Version, 529 Euro. Auch wenn es noch nicht offiziell ist, grundsätzlich wird erwartet, hier 11,2 Zoll Display, 3,2K Auflösung, was sehr gut ist für ein Tablet, 144 Hertz Refresh Rate, 800 Nits und die Preise sind absolut top, wie man jetzt gehört hat. Bin mal gespannt, wie da die Verkaufszahlen werden von diesem Xiaomi Pad. Also ich sage immer noch, ich bin begeistert von dem Xiaomi Pad 5, was sie damals rausgebracht haben. Das war wirklich das beste Android-Tablet, wo man da zu der Zeit kriegen konnte, zum vernünftigen Preis jedenfalls. Und wenn dieser Qualitätsvorsprung auch bei dem Pad 7 Pro eben gehalten werden kann, dann ist es wirklich genial. Ja, Honor integriert in seinen Jojo-Assistenten DeepSeek jetzt. Ja, also darf man auch hier gespannt sein, und man sieht, es geht hier rund, ja, mit den verschiedenen Marken. Auch Xiaomi hat angekündigt, dass sie früher oder später DeepSeek verwenden werden. Da ist aber noch nicht so konkret wie eben jetzt bei Honor. Bei denen steht es also fest. Die Integration wird quasi schon ausgeliefert. Bisher in China, ja, weil es eben über diesen Jojo Smart Assistant geht. Ob DeepSeek dann auch in europäische Modelle eingebaut werden, sowohl bei Honor als auch bei Xiaomi, das steht noch in den Sternen, ja. Aber ehrlich gesagt, ich würde mich da schon freuen, wenn das der Fall wäre. Man kann ja das auch so machen, dass man dann auch auswählen kann, ja, so wie es oft auch gemacht wurde. Es gibt da schon einige Firmen, die das machen. Da kann man dann wählen, zum Beispiel, ob man jetzt Gemini will, den Google Assistant, oder eben Jojo oder DeepSeek oder was auch immer. Ich finde das ziemlich gut, wenn man da die Wahl hat. Finde ich, das wird auch eine Sache sein in der Zukunft, denke ich. Genau wie bei der Browserwahl, finde ich, muss der Käufer auch die Wahl haben, welche AI genutzt werden soll. Und ehrlich gesagt, momentan würde ich jedes Mal zu DeepSeek greifen. Ja. Das ist eine sehr vielversprechende AI momentan. Und schließlich kann man hier auch, wer sich davon überzeugen will, auch auf seinem Rechner lokal diese DeepSeek-Software mal installieren lassen. Einige Enthusiasten haben das auch schon gut auf dem Raspberry Pi 5 zum Laufen gebracht. Ja. Sehr schön. Also die kann wirklich was. Und das A und O ist eben der extrem geringe Energieverbrauch im Vergleich zu der gleichen Leistung bei eben Gemini oder ChatGPT. Ja, da muss ich sagen, ist die Anwendung von DeepSeek wesentlich nachhaltiger und umweltfreundlicher. Aber nicht nur das, sie bringt halt eben auch sehr gute Ergebnisse, und das sollte man berücksichtigen. Also DeepSeek ist momentan ja das Nonplusultra geworden. Ja, der Hype hält auch an. Mal sehen, wie der Hype aussieht in ein paar Monaten, wenn die anderen vielleicht dann auch hier nachgerüstet haben. Da bin ich aber auch sehr, sehr skeptisch, denn schließlich ist es leicht zu sagen, ja, wir haben unser AI jetzt auch optimiert, dass er weniger Strom verbraucht. Dann möchte ich schon Beweise haben und gute Zahlen, ob die wirklich dann mithalten kann mit DeepSeek, ja, weil halt die, das ist das typische ChatGPT und Gemini und auch die anderen, die in dem Ring hier sind aus dem Westen, die sind halt ausgelegt an reine Verschwendung, weil bei uns, ne, Chips ohne Ende verfügbar, klasse. Ja, man hat es ja im Westen, ne? Und deswegen muss man da nicht so optimieren. Und das ist der typische Vorgang, der schon immer geherrscht hat hier. Ja, die Hardware richtet die unoptimierte Software schon dann zurecht, und alles ist gut, ne? Das hauen ja immer wieder. Das hat schon vor vielen Jahren bei den Spielen angefangen. Ne? Wenn ein Spiel rausgebracht, ne, jetzt hier kaum verbessert, aber ne, gleich viel mehr Leistung benötigt. Warum? Die Software ist nicht optimiert worden. Und wenn man dann halt sieht, was möglich wäre, wenn die Leute ihre Software richtig optimieren würden, dann geht einem die Kinnlade runter, ja, mit was für eine lächerliche Ausstattung man dann immer noch gute Sachen erreichen könnte. Das gilt übrigens auch für die Android-Geräte, ja. Das ist auch der Grund, warum man immer so ein Mördergerät heute braucht, ja, Mörderausstattung. Ansonsten kommt man nicht mehr weit, und die Apps werden immer aufgedunsener und immer langsamer, immer, ich möchte sagen, unoptimierter, weil die sind grundsätzlich unoptimiert, und wenn dann eine leichte Verbesserung kommt von der Funktion, dann braucht man halt eben stärkere Hardware, so ist das, ne. Neue Softwareversion braucht eine neue, stärkere Hardware, wenn ihr sie vernünftig nutzen wollt. Stattdessen könnte man alles Mögliche machen auf ältere Hardware. Ne? Und ja, das gibt einem zu denken natürlich, aber gleichzeitig kann man sich da auch wenig dagegen wehren. Entweder man will es nutzen oder man will es nicht nutzen. Ein gutes Beispiel ist hier, was diese Woche mit dem Xperia One Mark 6, ja, mit meinem Smartphone passiert ist. Ne? Die Sachen mit dem AI-Chip von vom Google Pixel-Gerät und so weiter, ja, und die High-End-AI-Leistung vom Galaxy S25 Ultra, ja, so ein S, war das schon bei S24 Ultra, genau. Also Wahnsinn, ja, das ist irre. Ja, da ging es um Circle to Search. Ne? Warum haben so wenige Smartphones das bekommen? Ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich schon mal angesprochen. Ne? Eigentlich ist Frechheit, was Google da macht. Aber ich glaube, das ist eine Funktion, die wird kosten. Und deswegen integrieren es auch viele Hersteller nicht. Dass es aber möglich ist und dass es überhaupt nichts mit der Leistung zu tun hat, dass es absoluter Etikettenschwindel ist, wenn jemand sagt, wegen unserem AI-Prozessor kann man Circle to Search machen oder sowas, ist Humbug. Sony Xperia One Mark 6 hat die Funktion letzte Woche bekommen. Ja, ich habe sie erst vor einigen Tagen entdeckt und bin da wirklich sprachlos gewesen. Das Sony Xperia One Mark 6 hat einen Snapdragon 8 Gen 3. Also nichts mit aktuellem Superprozessor, kein extrem spezielles, ja, für AI optimierte sonst was Prozessoren, ja. Und trotzdem läuft es wunderbar und zwar super schnell in allen möglichen Apps, überall fantastisch, ja, so wie es sein soll. Das heißt, Leute, jedes Smartphone könnte eigentlich Circle to Search benutzen, was in den letzten 2 Jahren auf den Markt kam, vielleicht sogar in den letzten 4 Jahren, müsste man mal schauen, wäre möglich. So, warum kommt es nicht? Ich kann nur raten, ich denke, das kostet jede Menge Geld. Sich das zu lizenzieren, Circle to Search. Deswegen ist meiner Meinung nach jetzt momentan die einzigen, die es haben, das Pixel, das Samsung, die Samsung-Geräte und eben jetzt das Sony Xperia One Mark 6. Wow, ich muss schon sagen, seht ihr, das ist genau das Problem mit Software, hinkt der Hardware hinterher oder umgekehrt. Ich weiß es nicht genau, wie man das ausdrücken soll, aber auf jeden Fall ist es beschämend, was softwaremäßig da abgeht und da kann man sich wirklich nur als manchmal an den Kopf fassen und sagen, meine Güte, wie viel Energie könnte eigentlich eingespart werden, wenn die Software optimiert würde, statt immer nur etwas hinzuklatschen, was dann wiederum neue Hardware, stärkere Hardware braucht. Was wir machen könnten mit unseren Smartphones, wenn die Software richtig optimiert wird, das kann man sehen, was passiert, ne? Wenn man sich mal als C64-Enthusiast, ne, anguckt, was die Coder und die Demo-Szene hinbekommen haben, nachdem das Ding lange Zeit auf dem Markt war, was möglich war mit der Software. Sachen, wo man vorher von vornherein gesagt hat, das ist nicht möglich auf einem C64, das geht nicht. Und es ging doch. Es ging doch. Ja? Immer und immer wieder konnte man das sehen bei solchen Sachen. Ne? Und das heißt eigentlich, die müssten bei der Entwicklung von der Software ein Uraltgerät bekommen und darauf muss die Software perfekt laufen. So, und dann läuft es auf dem modernen Smartphone. Super toll. Aber das wird natürlich nicht gemacht. Die Leute, die einen Google TV Streamer geholt haben, in der Hoffnung, dass auch Dolby True HD und DTS HD Master Audio möglich ist, weil eben da wohl diese Audio-Codecs aufgespürt wurden, ja, in der Software. Die werden jetzt enttäuscht. Nach dem Update steht fest, es wird kein Dolby True HD und DTS HD Master Audio geben. Zumindest momentan nicht, denn alle Hinweise darauf wurden aus der Software entfernt, ist also auch nicht mehr zu finden, diese Codecs. Und damit ist das Thema eigentlich durch. Ja. Immerhin kann das Teil noch Dolby Atmos, Dolby Digital und Dolby Digital Plus. Ja. Okay, immerhin etwas. Aber dieses DTS ist raus und Dolby True HD ebenfalls. So. Das bringt das neue Update. Aber macht euch, braucht ihr nicht, das Update zu blockieren oder sonst irgendwas, weil die Funktionen waren auch so nicht aktiv, die konnte man noch nicht nutzen. Und Google hat hier nur die quasi die Datenleichen entfernt aus der Software. Und das war's dann. Also, ich weiß nicht warum. Vielleicht waren das auch Lizenzprobleme oder es könnte auch daran gescheitert sein, dass die Hardware vielleicht tatsächlich hier nicht stark genug war, um das eben umzusetzen, oder eben die Software war mal wieder zu schlecht optimiert und deswegen lief es nicht gescheit. Jedenfalls ist es erstmal vom Tisch. Ehrlich gesagt, mich würde es wenig jucken. Dolby Atmos ist so genial. Wenn man das hat, dann braucht man eigentlich nicht mehr mehr. Aber ja, klar, ich weiß ja, die Sound-Fetischisten, die brauchen das einfach alleine schon, weil sie es wissen, dass das gibt. Okay? Ja, ja, ich weiß immer noch, früher eine Star Wars kam dann raus auf Laserdisc, ja, mit hier THX-Sound und wie viele Leute hatten eine THX-geeichte Anlage gehabt? Genau, vielleicht 2, 3 in Europa, aber allen haben davon geschwärmt. Ja, es hat sich schon ein bisschen besser angehört, aber es war halt trotzdem kein THX-Sound. Tja, so ist das. 7 Jahre Updates, vorhin habe ich schon darüber gesprochen, 7 Jahre Updates, ist das überhaupt sinnvoll? Und man sollte sich über viele Sachen klar werden. Erstmal, die Hardware ist bis dorthin hoffnungslos veraltet. Die neuen Betriebssystemversionen werden die Smartphones weiter verlangsamen, weil die Software eben nicht optimiert wird. Das gilt auch für Android-Betriebssystem an sich. Es war mal eine Version, gab es mal, die wurde hauptsächlich optimiert, ja, um Schnitt so zu machen. Das fand ich auch sehr gut. Aber das ist auch schon wieder lange her. Das war irgendwo in der 10er-Reihe rum. Nein, das war sogar, glaube ich, noch früher. Android 8 oder Android 9, wo das passiert ist, glaube ich. Ja. Und seitdem wird es wie gehabt wieder jedes Jahr quasi wird mehr Hardware gebraucht, ja, dafür. Manchmal habe ich das Gefühl, bei Google auch künstlich, denn komischerweise, die Pixel-Geräte sind ja nicht gerade die stärksten hardwaremäßig. Ja, und trotzdem läuft da alles ziemlich gut drauf. Also vielleicht ist die Optimierung ja auf Google-Geräte beschränkt. Ne? Ein Schelm, wer Schlimmes dabei denkt. Aber Fakt ist, wenn ihr jetzt ein älteres Gerät habt und da bekommt ihr dann ein Update, das also viele Jahre nach eurem Smartphone-Erscheinen auf den Markt kommt, dann wird es langsamer. Ich habe schon mal erzählt, ich hatte ein Android 4 Gerät und dann kam die neue Version und dann war es quasi nicht mehr zu benutzen. Also es war nicht mehr zu benutzen. Es war wirklich, jeder Tastendruck hat Ewigkeiten gedauert. Das war ein Sony damals, ja. Und da wurde mir klar, also manchmal ist es gut, kein OS-Update zu bekommen, ja, wenn das Gerät zu alt ist. Hätte ich das auf der alten Version gelassen, okay, dann hätte ich die neuen Funktionen eben nicht gehabt, aber es hätte noch funktioniert. So, und jetzt kommt aber der Hammer. Wenn ihr denkt, dass wenn ihr ein Samsung-Gerät habt, dass ihr dann wirklich 7 Jahre das OS bekommt, was aktuell ist. Nein, das ist nicht der Fall. Ein Vorfall hat es jetzt quasi bestätigt, was viele auch vermutet haben. Bei Android Central wurde das von Jerry Hildenbrand auch nochmal deutlich gesagt, was da passiert ist, nämlich, dass hier Updates verteilt werden, also OS-Updates, aber bestimmte Funktionen eben nicht drin sind. Ja? Das ist genau das Problem. Das Galaxy S24, ja, wird einige Funktionen von der One UI 7 Android 15 nicht bekommen. Und Leute, das S24, das ist ja gerade mal ein Jahr alt. Oder, naja, gut, 2 Jahre alt seit Erscheinen oder so, ne? Okay, aber versteht ihr? Nee, im Moment doch ein Jahr. Ich glaube ein Jahr, genau. Und schon bekommt es Funktionen nicht. Warum? Samsung sagt, weil die Hardware das nicht kann. So, das ist natürlich die Lösung für das, was ich ja eben gesagt habe. Die könnten auch das Ding draufhauen und dann ist das Handy so langsam, dass nichts mehr geht. Machen sie natürlich nicht, also nehmen sie Funktionen raus. So, das kennt man auch schon von Apple. Das hat Apple auch schon gemacht, dass zwar ein neues iOS kommt, aber die Funktionen nicht auf den alten iOS-Geräten funktionieren, sondern nur auf den neueren iOS-Geräten. Ja. Die anderen, da fehlen einfach ein paar Funktionen, weil die einfach hardwaremäßig nicht geeignet sind dafür. Das heißt, dieses ganze Kartenhaus mit 7 Jahre Updates wird in sich zusammenfallen, schneller als man gucken könnte. Beim S24 ist es schon passiert. Das Kartenhaus ist schon zusammengefallen. Ehrlich gesagt, selbst wenn die jetzt das irgendwie hinkriegen, ja, und es irgendwann doch noch nachliefern, weil die Leute nämlich jetzt durchdrehen werden, es wird wieder einen Shitstorm geben ohne Ende, ja, ist es nur eine Frage der Zeit, bis es einfach nicht mehr geht. Die Konsequenz wäre nämlich, dass es keine neuen Features mehr gibt in der Software, die wirklich die neue Hardware ausnutzt, ja, und dann wären alle in einer schlechteren Position, ja? Dann könnten die Leute zwar ein teures neues Gerät kaufen, hätten aber keine neuen Funktionen dafür. Also da würde ich mir dann auch denken, nö, ne? Geht nicht. Und deswegen wird es auch weiterhin so passieren. Deswegen sagt auch Cherry Hildenbrand, ja, man darf enttäuscht sein, klar, aber man darf nicht überrascht sein. Aber viele werden überrascht sein, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Leute haben, ich habe das so oft gehört, ja, die Leute denken, wenn es heißt 7 Jahre Updates, die Kommentare sind voll davon, ja, aber das Gerät hat 7 Jahre Updates, ja, das kannst du vergessen, dein Gerät hat nur 3 Jahre Updates. Die wissen nicht, was das bedeutet, 7 Jahre Updates. Das heißt, man kann das Gerät halt noch irgendwie nutzen, ohne dass man Angst haben muss, mit einer Sicherheitslücke Opfer zu werden, ja. Weil ansonsten ist es ja fahrlässig, ein Gerät zu benutzen. Wenn es ein halbes Jahr kein Update mehr gibt, ist es fahrlässig, das Gerät zu benutzen. Und weil jeden Monat kommen neue kritische Sicherheitslücken raus, ja. Was soll man da machen? Wenn man da kein Update hat, dann ist diese Lücke offen, fertig. Das war's. Ja? Dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis man vielleicht mal auf die falsche Webseite kommt oder ähnliches, ne? Wenn man das aktiv benutzt, das Gerät. Nein, dann wird es einfach nur noch als Offline-Gerät benutzt, so als Player, wo man dann ganz überschaubar nur noch selten online mal geht, um vielleicht ein paar neue Musikstücke runterzuladen, ja, YouTube Music oder was weiß ich. Ja, und dann geht man wieder offline und dann ist gut. Ja. Aber ansonsten ist es unverantwortlich, sowas zu nutzen. Deswegen ist es gut mit den 7 Jahren Updates, aber 7 Jahre OS-Updates, das könnt ihr komplett vergessen. Das wird so nicht passieren. Ihr werdet schon nach 2 Jahren ein altes Gerät haben. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen und da kann es nochmal so viel 7 Jahre Updates geben, wie ihr wollt. Es werden einige Funktionen nicht nutzbar sein, dass eben die OS es können. Es werden einige Features oder Apps so langsam laufen, dass es sich eben nicht rentiert. Und wenn man 4 Jahre Akku halten will, dann muss man den Akku schon sehr schonen. Das kann ich euch auch sagen. Wie ein Akku 6 oder 7 Jahre halten soll, das ist mir vollkommen unbegreiflich. Also 5 Jahren, ich behandle die ja gut, aber 5 Jahren merke ich schon deutlich einen Verlust. Ja, was dann vorher 24 Stunden Standby ist, dann vielleicht noch 12 Stunden Standby. Da seid ihr mehr am Laden als am Nutzen vom Gerät. Ja. Das alles wird auf die Leute zukommen. Das wird noch ein Desaster geben und die Leute werden sehr, sehr unzufrieden sein. Ja, weil die denken, wenn es da heißt 7 Jahre Updates, haben sie 7 Jahre ein perfektes, schnelles, gutes Smartphone. Nein, Nach 2 Jahren ist ein altes, immer langsam werdenderes, nicht mehr komplett unterstütztes Gerät werden, egal wie viel Jahre Updates ihr versprochen bekommt. Ja. Und Jerry Hillebrand auch, sagt auch, das ist nicht unbedingt jetzt generell so schlecht, also komplett zu verurteilen, weil es ist eben halt auch so, wenn das nicht so wäre, dann würden die Leute, die sich ein neues Gerät kaufen, ja, die müssten ja darauf verzichten, auf neue Sachen, auf neue Funktionen, auf die Entwicklung von Android, müssten die verzichten, weil das bedeutet, dass dieses System müsste auch 1:1 auf den anderen Geräten laufen, auf den alten Geräten. Ja, das wird einfach nicht so gehen. Ja, das geht nicht. Und genau deswegen denke ich, ist das mit diesen 3 Jahren oder 7 Jahren, muss man in Relation sehen. Das ist nicht so viel, wie sich das zuerst mal anhört. Ich habe hier beim Sony Xperia 1 Mark 6 auch 3 Jahre Updates, 2 OS-Updates und dann 1 Jahr noch Sicherheitsupdates und dann wird auch das Gerät nicht mehr aktuell genutzt, wenn bis dorthin habe ich schon ein anderes Gerät. So ist es, weil Snapdragon 8 Gen 3 ist in 2 Jahren ist es, oh Gott, das ist ja noch nicht mal mehr Midrange dann, ja, was soll ich dann? Also hier, ne, geht nicht. okay, also habe ich jetzt lang genug drauf rumgeritten, wollte es nur mal sagen, also vielleicht nicht 100% der Kauf vom Smartphone abhängig machen von dem Update-Zyklus. Übrigens, bei dem einzigen Gerät, wo ich einen Update-Zyklus auch wirklich so zutraue, wo ich auch sage, ja, das kann so funktionieren, das ist das Fairphone übrigens, ja. Aber auch da muss man dann sagen, ganz klar, der Prozessor ist bei Kauf schon veraltet und in 7 Jahren oder 10 Jahren, ich glaube 10 Jahre geben die Update-Garantie, ich weiß nicht, kann man da überhaupt noch einen Messenger benutzen? Ich glaub's nicht. Sorry. Aber immerhin kann man da auch die Sachen reparieren, wie zum Beispiel einen Akku oder einen USB-Anschluss, der auch öfters mal kaputt geht. Ja, das wird, bei vielen wird zuerst der USB-Anschluss kaputt gehen. Ja. und deswegen, wenn man schon ein Gerät kauft, nur wegen dem Update und sagt, okay, Hauptsache mein Messenger läuft noch ein paar Jahre, ja, ich will sonst gar nichts machen mit dem Smartphone, dann das Fairphone nehmen. Alles andere ist, wenn das nicht modular aufgebaut ist und man nicht selbst die Akkus wechseln kann oder auch andere Teile wie Kamera oder eben USB-Ports, ist vollkommen unsinnig, 7 Jahre Updates zu wollen. Das ist einfach nix. Ja. Okay, Honor Magic 7 RSA Porsche Design, nur als kurze Info, ist jetzt bei GSM Arena im ausgiebigen Test. Ich will da nicht weiter drauf eingehen, weil ich habe schon, glaube schon zweimal die technischen Daten gesagt von dem absolut genialen, aber auch extrem teuren Teil. Ja. Guckt es euch an, wenn ihr euch dafür interessiert, ein kompletter Review mit allem drum und dran, Kamera hin und her. Also da werdet ihr wie üblich bei GSM Arena eine komplette Übersicht bekommen und dann seht ihr, was für ein geniales Gerät ist, das so teuer ist, dass einem die Ohren schlackern. Final Fantasy Square Enix hat bei Final Fantasy Crystal Chronicles die Notbremse gezogen auf iOS, denn die sagen, es gibt einen Bug, der nicht fixbar ist auf iOS. Wahnsinn! Nicht davon betroffen sind die Android, PlayStation, Nintendo Switch Versionen, die wird es weiterhin ganz normal geben, sind ganz normal verfügbar, da tritt offenbar der Bug nicht auf. Aber hier wurde jetzt tatsächlich die App aus dem Play Store, aus dem App Store knallhart rausgenommen und die Firma hat gesagt, hier geht nicht, können wir nicht fixen, ist nicht fixbar auf iOS. Die genauen Hintergründe haben sie nicht dargelegt, warum das so ist. Leute, die sich Sachen gekauft haben bis vor kurzem, ja, die haben jetzt das Angebot bekommen, die kriegen kriegen komplett alles zurückbezahlt, was sie investiert haben in das Game. Und das heißt, die Leute sind also da wenigstens entschädigt worden dafür, Aber das ist schon massiv, muss ich sagen, dass sich Square Enix für so einen Schritt entscheidet. Ja, naja. Android hat ja so eine Multitasking-UI. Ja, und das Schlimme ist, bei jedem Smartphone ist es anders, diese UI. Das war das Schlimmste, was Google hat machen können, dass sie da keine einheitliche Multitasking-AI, UI, Entschuldigung, alles voll mit AI, UI, ja, hier den Leuten oder den Firmen aufgezwungen haben. Ja, hört sich schlimm an, aber wisst ihr, manchmal muss man einfach sowas tun. Wie zum Beispiel auch die Vorschrift, na, dass es eine Gestensteuerung geben muss, ohne diese Buttons unten. Das ist furchtbar. Ich würde kein Smartphone mehr nehmen, wo unten irgendwelche Buttons geblendet würden. Das ist ja 2010, ja, also das geht gar nicht. Ich kann so ein Gerät auch nicht benutzen, ja. Ich kenne jemanden, der hat das eingestellt. Wenn ich bei dem an so einem Smartphone was machen muss, ist es furchtbar. Es ist sowas von oldschool, das geht gar nicht, ja. Das ist nicht mehr die Bedienung. Aber okay, ist egal, ist wieder ein anderes Thema. Ich brauche keine Buttons. Ich habe einen Touchscreen, ja, und du brauchst auch keine Buttons, die auf dem Touchscreen abgebildet werden. Ja. Das ist genauso, wenn die Auto Tester immer jammern, oh, da gibt es ja keine physischen Knöpfe. Ja, tut mir leid, dass ihr euch nicht anpassen könnt. Sorry, also für mich sind die physischen Knöpfe eine Katastrophe. Ich will keine physischen Knöpfe mehr. Die sind gut irgendwo, wo es benötigt wird, aus speziellen Gründen, ja, beispielsweise Sehschwäche oder sowas, da absolut, ja. Aber im Auto beispielsweise, nee, also wer das nicht bedienen kann, der sollte kein Auto fahren, ich habe das schon mal gesagt, ja. Und sorry, es ist 2025. Die Leute wachsen heutzutage mit Smartphones auf, ja. Touchscreen ist eine natürliche Handhabe, ja. Und ich habe schon so oft gesehen, dass jüngere Leute jetzt gerade bei Autos, die kein Touchscreen haben, verzweifelt versuchen, auf den Screen irgendwie zu tippen, weil sie denken, da passiert was, aber das ist kein Touchscreen und die gucken einem dann nur so entsetzt an, wie tut man das bedienen? So, ah ja, hier mit den Knöpfen. Knöpfe. Okay, gut. Na, nicht schlecht. Wisst ihr, also das ist, es gibt keine Kassettenrekorder mehr, es gibt keine Haptik mehr für die Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, ja. Und die anderen können sich einfach nicht anpassen, offenbar. Ne? Die jammern dann immer rum, oh, physische Buttons. Ja, nein, ich will keine physischen Buttons. Ja. Sorry, ich bin froh, dass ich mich da besser anpassen kann. Ja. Ich kann ein Touchscreen im Auto 20 Mal schneller bedienen, als irgendwie hier mit irgendwelchen physischen Buttons, wo ich da rumgucken muss und die dann auch noch nicht richtig beleuchtet sind manchmal nachts. Ne? Furchtbar. Na, egal, ich schweife schon wieder ab. Jedenfalls die UI für das Multitasking ist aus dem Grund eine Katastrophe, weil es eben bei jedem Smartphone so extrem verschieden ist. Und oftmals ist es so, dass man diese Funktion eigentlich gar nicht nutzen will, weil es einfach zu übel ist, die überhaupt hier zu aktivieren. Das Sony Xperia One Mark 6 ist zwar eins von den besseren, was das bedeutet, weil wenn man hier auf diesen Screen geht, wenn man dann nach oben zieht, ja, kommt ja der Screen, also längere Zeit nach oben, ne? Dann kommt ja der Screen, wo man auch die Apps, die laufen, da sehen kann, ne? Und auch wegswipen kann und so weiter. Und da gibt es eine Funktion Multi-Window-Switch. Wenn man da drauf drückt, dann wird das Bild zwar quasi geteilt mit der Funktion quasi auszuwählen, ja, was für eine App zum Beispiel oben sein soll, ja, und was eben unten sein soll. Und dann hat man eben so ein Splitscreen. Den kann man auch verschieben, dass man der einen App ein bisschen mehr Platz geben kann als der anderen. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon mal nicht schlecht. Ja. Dann kann man auch so Pop-up-Windows machen mit einem Klick, was da gerade angezeigt wird. Ja. Einfach, wenn hier zum Beispiel jetzt der Play Store ist, in der Mitte mache ich Pop-up-Windows so und schon ist es als Pop-up-Window auf dem Screen. Ja. Und das bleibt dann auch. Und ich kann dann andere Apps quasi öffnen. Also das geht. Ja. Und da muss ich sagen, wenn es so gut wäre wie das hier bei allen, dann wäre das in Ordnung. Aber es gibt viel, viel schlimmere Sachen. Also hier muss noch sehr, sehr viel gemacht werden. Und Android Central hat hier eine Hitliste gemacht, die besten UIs für Multitasking und OnePlus hat da gewonnen. Wahrscheinlich haben die kein Sony probiert. Ja, schon hätte das Sony gewonnen, denn also ich habe hier auch ein OnePlus und ich muss sagen, nein. Für mich ist das ein Beispiel, wie es nicht funktionieren soll. Ja, man kann sich zwar dran gewöhnen, aber nee, ne? Okay. Also auch hier, ne, mal gucken, Android Multitasking UIs, Android Central, dürfte vielleicht interessant sein. So, jetzt muss ich noch was anderes hier gucken. Das gehe ich mal im Schnelldurchlauf durch, weil wir haben schon wieder eine Stunde fünf hinter uns. Irre. Ich guck mal, was haben wir denn hier noch? Ja, das Xiaomi 15 Ultra, noch ein Ultra, ja, das muss dann wohl auch nochmal in den Ultra-Tests, ja, S26 Ultra gegen Xiaomi 15 Ultra, ja, das wird am 2. März starten, ja, und das wird interessant, das ist der Global Launch dann, ja, und entgegen den vorherigen Bildern, die kursiert haben, die so ähnlich ausgesehen haben wie das Xiaomi 15, ist das Xiaomi 15 Ultra doch wieder mit einer runden Pseudolinse quasi ausgestattet, wo die ganzen Kameralinsen untergebracht sind. Und sieht auch ansonsten richtig aus wie eine Kamera. Ja. Vom Design her. So schön. Und das deutet ja darauf hin, dass hier ein Hauptaugenmerk eben auf die Kameras wieder gelegt wurde. Ja, und ich werde es dann, wenn es dann offiziell rauskommt, werde ich nochmal genau die Daten für den globalen Launch dann runterbeten. Ja, aber die internationalen oder die chinesischen habe ich ja schon, von daher ja, ist es okay. Obwohl, die angeblich sollen die offiziellen Daten ja schon geleakt worden sein für das Ultra, für das 15 Ultra. Ja. Vielleicht ein paar kleine Sachen schon mal vorneweg. 6,73 Zoll AMOLED ist bestätigt wohl. Variable Refresh Rate bis 120 Hertz, Snapdragon 8 Elite, LPDDR5X RAM und UFS 4.0 Storage. Das heißt, das wird alleine schon deswegen sehr, sehr schnell sein. 5410 mAh Akku kommt mir ein bisschen wenig vor, aber okay, 90 Watt Wired Charging. Und die Kameras, okay, da ehrlich gesagt, da halte ich mich jetzt mal noch zurück. Das muss erst offiziell sein, damit wir uns da nicht verhaspeln, weil möglicherweise gibt es da Abweichungen. Und auch bei der Abweichung von der Ausstattung, was RAM und Storage betrifft, ja, mal gucken. Angeblich soll es 16 GB, 512 GB und 16 GB 1 TB geben. Das heißt, es gibt nur Versionen mit 16 GB. Und mit einem Startpreis von 1.499 Euro immerhin 16 GB schon mal als Standard, ein halbes Terabyte als Storage. Das ist vernünftig. Der Preis ist hammer schlecht. Aber was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Nur das noch mit Vorsicht genießen, denn möglicherweise gibt es da noch Änderungen für eben den globalen, sprich sogar für den europäischen Markt. Mal gucken. So, und zum Schluss komme ich jetzt zur App der Woche. Wer nicht so auf Spielen steht, der wird sich jetzt freuen, denn auch dieses Mal ist hier die App der Woche kein Spiel, sondern eine Foto-App, eine besondere Foto-App, Passport-Foto, ja, ID-Foto-Print nennt sich das Ganze, also Passport-Foto, ID-Foto-Print und das ist eine recht gute App, um Fotos, Passbild-Fotos aller Art zu machen. Und zwar so, dass ihr die auch daheim machen könnt und ausdrucken könnt, wenn ihr einen Drucker habt, einen Fotodrucker, ja, oder ähnliches. Und diese Bilder könnt ihr nehmen und abgeben bei, also zumindest noch, ja, bei Behörden, zum Beispiel, wenn ihr ein Passbild oder ähnliches braucht, das könnt ihr abgeben. Das ist genau. Ihr kriegt genaue Anweisungen, wie ihr das machen müsst. Und letztendlich sind das dann eben gültige Bilder. Wenn ihr ein Fotodrucker habt, ist das sowieso kein Problem. Das sieht dann nämlich ganz normal aus, wie eben ein Passbild. Das kriegen die gar nicht erst mit. Ja. Ansonsten, ja, müsst ihr gucken, ob die sich auf Diskussion einlassen. Ich sage deswegen noch, weil es soll wohl geändert werden, dass man die Fotos gleich dort im Amt machen lassen muss. Ja, aber das ist noch nicht ganz raus. Jedenfalls mit dieser App könnt ihr das Ganze wunderbar daheim machen und spart jede Menge Geld. Vor allem im Moment übrigens, denn im Moment, jetzt heute Montag, ja, bekommt ihr diese App kostenlos. Der Preis von 5,99 ist momentan nicht valide. Ihr kriegt das, wenn ihr auf Installieren geht, müsst ihr nichts bezahlen und ihr kriegt die App kostenlos. Ja, das ist irgendwie so ein Angebot, die gibt es ja als für verschiedene Apps im Play Store. Und deswegen kriegt ihr die auch ja, kostenlos. Übrigens noch mehr Apps von Tap Universe gibt es momentan kostenlos. Da müsst ihr mal schauen. Image to PDF beispielsweise, PNG to PDF und Image Converter, HEIC to JPEG. Momentan alles statt eben Geld 3,49, 2,19. Alles für lau. Ja, Wahnsinn. Richtig gut. Jedenfalls diese App, ich habe sie ausprobiert. Das ist super einfach. Auch den Hintergrund kriegt ihr super einfach weg. Die Kontraste könnt ihr schön verändern. Ihr könnt euer Gesicht genauso auch nachträglich dann noch einordnen, so dass es den Vorschriften entspricht. Ja, denn genau für die biometrische Merkmale. Ja, und dann könnt ihr das Ganze ausdrucken. Es stehen Vorlagen zur Verfügung für verschiedene Länder, denn ihr glaubt es kaum, in verschiedene Länder verschiedene Passbilder, Größen und so weiter, natürlich. Ne? Voreingestellt ist USA bei mir gewesen, das hat mich irritiert, aber Liste, ja, auswählen, klicken und dann das entsprechende Land auswählen und zack, ja, habt ihr dann das richtige Format für dieses Land und auch die Anforderungen werden daran angepasst. Falls sich was ändert kurzfristig, auch das könnt ihr manuell noch dann anpassen, ja, aber in aller Regel ist es absolut ausreichend, was ihr dann dort kriegt. Ansonsten, ja, das ist eigentlich die ultimative App für schnell Passfotos zu machen, für schnell Passfotoaufnahmen zu machen. Nie wieder einen Haufen Geld abdrücken für die Bilder und noch schlimmer, ja, der Stress, irgendwo hinzugehen, für das Passbild machen zu lassen, ja, und dann mit dem Passbild dann wieder aufs Amt, ja. Nein, so das braucht ihr dann nicht mehr zu machen. Einfach mit der App machen, ausdrucken, ja, Drucker braucht ihr natürlich, aber dann geht es wunderbar. Vielleicht geht es auch in Zukunft ohne Drucker. Es ist ja auch da was in Vorbereitung, dass man die Bilder digital übertragen könnte. Das wäre natürlich auch schön. Jedenfalls könnt ihr die auch abspeichern in dem entsprechenden Format. Nicht nur ausdrucken, sondern eben auch speichern und dann gegebenenfalls anderweitig ausdrucken oder eben digital übertragen, wenn das möglich ist. Super Geschichte also, diese App und Passportfoto, ID-Fotoprint 5,99 fände ich ist ein fairer Preis, ja, weil normale Bilder machen zu lassen kosten mindestens 8 Euro, ja. Und auch deutlich mehr, je nachdem, wo ihr hingeht. Und von daher habt ihr schon das Geld schon mehr als raus, wenn ihr die App kauft, statt irgendwo hinzugehen und ein Foto machen zu lassen. Ja, habt ihr dann schon gespart. Und die App könnt ihr dann immer und immer wieder benutzen. Ja, was will man mehr? Super Sache. Also Passportfoto, ID-Fotoprint im Play Store heute zumindest noch kostenlos. Schnell, schnell, schnell. Damit sind wir am Ende vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei und es hat euch wieder Spaß gemacht. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Und auch, wenn ihr was Gutes tun wollt, ja, bei YouTube like and subscribe. Das tut dem Algorithmus gut. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.